Adesso sono lieto di dare di nuovo la parola ad uno studioso ungherese, quindi torniamo all'Ungheria in questo nostro viaggio per l'Europa, il professor Zoltán Sas, vice direttore del Dipartimento di Storia dell'Accademia Ungherese Magyara delle Scienze ed è studioso soprattutto dei problemi dei gruppi linguistici, dei gruppi nazionali in Transilvania e su questo tema ha anche scritto il capitolo, la parte contemporanea che all'interno della grande opera di storia della Transilvania che è stata pubblicata proprio dalla istituzione nella quale lavora e della quale fa parte. A lui la parola. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender, mein Text theoretisch umfasst zwei Perioden. Die Probleme sind bekanntlich kompliziert. Die Zeit ist immer relativ kurz. Ich versuche jetzt in 30 Minuten meine Ansichten vorzuführen. Zwischen den beiden Weltkriegen erschien in Transsilvanien, in Rumänien, eine Zeitschrift mit dem Titel Ungarische Minderheit, der regelmäßig verfügte über eine Rubrik, einen Spalten, die aus dem Jahre 1914 vorangegangenen Periode konkrete Beispiele darüber erzählte, wie besser einst die Lage der Minderheiten im ungarischen Staate gewesen war, als jene der ungarischen Minderheiten in den sogenannten Nachfolgerstaaten. Minderheitenpolitiker und Publizisten pflegten gerne zu sagen, dass wir heute nur über so viele Rechte verfügen mögen, über wie viele die Nationalitäten unter den alten ungarischen Herrschaft verfügt hatten. Nach einem neueren Menschenalter behaupteten die zu der ungarischen Minderheit gehörenden in den Ländern mit einer kommunistischen Einrichtung mit Überzeugung, wenn wir doch nur so viele Rechte hätten, wie viele wir in der Zwischenkriegszeit zwischen den beiden Weltkriegen liegenden Zeitspanne besaßen und so weiter und so weiter. Der Vergleich der Nationalitätenpolitik und der Rechtsordnung der im Titel meines Referates angegebenen beiden Perioden gehört nicht zu den leichten Themen. Die heutigen nationalen Spannungen des Karpatenbeckens bewegen sowohl die Forschung wie auch erschweren die wissenschaftliche Analyse bezüglich dieser nicht zu sehr alten Zeiten. Aus der Hinsicht des Vergleichs möchte ich bloß einige Problemkreise kurz sozusagen thesenartig hervorheben. Im alten historischen Ungarn lebten viele Jahrhunderte hindurch Magyaren, Ungarn und Nicht-Magyaren miteinander und diese führte bekanntlich zur Entwicklung einer organischen, stabilen Struktur. Von welcher Art der politischen Einstellung auch immer die eine oder die andere Schicht der ungarischen politischen Elite der modernen Zeiten gewesen war, von welcher Art der nationalen Ziele auch immer sie geleitet gewesen war, sie musste stets mit der Tatsache des langen organischen Zusammenlebens rechnen. Und obwohl die Gesellschaftsstruktur der fünf ungarländischen größeren Nationalitäten, so Rumänen, Slowaken, Deutschen, Serben, Ruthenen, dazu dient auch diese Karte, aber das ist da, meine ich, auch bekannt, also die Struktur der Gesellschaften, der Nationalitäten war unentwickelter als jene der Magyaren. Doch lebten diese Nationalitäten meist in großen, relativ kompakten Blöcken und sie bildeten die Hälfte der Bevölkerung des Landes. Auch diese Tatsache bestimmte die Möglichkeiten der Minderheitenpolitik und der Rechtschaffung. Also eine lange Friedensperiode, feste Staatsgrenzen, eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung, eine stabile Rechtsordnung, seit Jahrhunderten andauernde lokale Machtstrukturen und als stabil erscheinende internationale Machtverhältnisse, diese waren die bestimmenden Charakteristika der dem Jahre 1914 vorangegangenen Periode. Die Nationalitäten bildeten integrierende Bestandteile des Staates. Die modernen politischen Eliten der Nationalitäten sahen dies jedoch ganz anders, das muss man betonen, ganz anders. Für sie bedeutete der durch den österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 zur Welt gekommene moderne ungarische Staat das Erlöschen der jedermann zusammenfassend berufenen feudalen Nationis Hungarice und die Privilegierung der magyarischen Nation. Und diese Vorherrschaft entdeckten sie auch in einem Teil der nach 1867 erschaffenen Gesetze. Das berühmte Nationalitätengesetz vom 1868, welches in erster Reihe den Sprachgebrauch geregelt hat, hat sie nicht befriedigt, weil es nicht in Richtung der ihrerseits erwünschten Föderalisierung des Landes wies. Die Serben, Rumänen, Sachsen verfügten über autonome nationale Kirchen und Schulnetze. Die staatliche Schulpolitik hat jedoch das Unterrichtswesen der Nationalitäten nicht unterstützt. Es wurden keine staatlichen Nationalitätenschulen errichtet. Im Jahre 1879 wurde der Unterricht der ungarischen Sprache als Lehrfach, als Lehrobjekt obligatorisch gemacht. Im 1883 macht man die ungarischsprachige Mittelschullehrerqualifizierung verbindlich. 1891 führt man auch in den Kindergärten den Unterricht der ungarischen Sprache ein. Im 1907 erweitert man die Rahmen des Unterrichts der ungarischen Sprache. Also hier sehen wir andererseits das Problem, was Herr Professor Kisalberti gestern angedeutet hat, überhaupt die ganze Problematik, die Frage der Modernisierung und Sprachgebrauches im Lande. Das Argument als Modernisierungsproblem wurde schon im Jahre 1879 zum ersten Mal erwähnt. Der Staat bietet die Möglichkeit, die Staatssprache zu lernen, als eine Methode für die Modernisierung des Landes, für die Entwicklung. Die geschichtlichen, gesellschaftlichen Ursprung verfügenden Nachteile der Nationalitäten haben sich also langsam mit den durch einige auf einer nationalistischen Basis erschaffte Gesetze verursachten Unrechten kombiniert. Muss man doch vor allem betonen, dass eine positive Diskriminierung im Allgemeinen fehlte aus der Gesetzgebung vor dem Jahre 1914. Selbstverständlich standen jedoch die Nationalitäten nicht völlig schutzlos. Es waren ihre schon erwähnten autonomen nationalen Kirchen gegeben, die der Staat seiner Ordnung gemäß als seine wichtigen Bestandteile betrachtete und sie auch subventionierte. Sie hatten ihre alten kulturellen Organisationen wie die Matica Srpska oder die rumänische Astra, die am Anfang des 20. Jahrhunderts sozusagen die Funktion eines Bildungsministeriums erfüllte. Und schließlich hatte das Nationalitätengesetz des Jahres 1868 auch kollektive Rechte gesichert. Es erklärte, dass sie, die Nationalitäten, zwecks der Entwicklung und der Aufrechterhaltung der eigenen Kultur, der eigenen Wirtschaft, eine nationale, zieldienende Wirtschaftsorganisation, Unternehmungen und so weiter ins Leben rufen können. In der Gesamtheit können wir jenes sagen, dass die Gesetzgebung im Allgemeinen auf der Grundlage eines doktrinären Liberalismus stehend nur individuelle Freiheitsrechte anerkannte, die Überlieferungen, die Traditionen und in ein, zwei Ausnahmefällen auch die Gesetze sicherten jedoch manchmal kollektive Rechte der Nationalitäten. Aber wie gesagt, die positive Diskriminierung fehlte. Nach 1918 ist es nicht einfach nur zu einer Grenzänderung gekommen. Die Ungarn sind nach einer langen sogenannten staatenbildenden Tradition, Periode in das Minderheitenschicksal geraten, was ihre Einfügung in den neuen Staat schon an und für sich erschwerte. Professor Ara hat schon früher erwähnt, welche Probleme diese Änderungen bedeuteten. In den leitenden Kreisen der neuen Staaten fehlte zumeist, meine ich, auch die zur Handhabung der Minderheitenfrage notwendige politische Erfahrung. Obendrein wollten sie den zentralisierten Nationalstaat je schneller ausbauen. Obwohl sie dies offiziell nicht deklariert hatten, betrachteten sie die Minderheiten de facto als Fremden. Dieses Gefühl wurde in den Minderheiten auch dadurch, durch jene sich hinziehende Rechtsdiskussion verstärkt, die um die von Herr Kollege Sarko detailliert erwähnte Anerkennung der neuen Staatsbürgerschaft und so weiter. Jedoch muss man auch erwähnen, dass die Einführung des von den Ungarn nicht verwendeten Begriffes Minderheit rief diesen Eindruck hervor. Also die Konnotation des Termins Minderheiten fand man in der damaligen Zeit erniedrigend und ganz anders als den Begriff Nationalitäten. Für die ungarische Minderheit bestand der große Schlag darin, dass in der neuen geschichtlichen Lage ihre kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung sich nicht nur eingehemmt hatte, sondern dass diese durch den Verlust eines großen Teiles ihren Institutionen im Vergleich mit den vorherigen auf ein niedrigeres Niveau geriet. Das muttersprachliche kulturelle Leben der breiteren ungarischen Masse ist infolge diskriminativer Verfügungen der Gesetzgebung und auch wegen der zerstreuten Siedlungsstruktur eines großen Teiles des Ungarntums in der neuen Lage eingeengt worden. Gleichzeitig begann in der Minderheitenelite auch ein Deklassierungsvorgang, welcher grundlegend ebenfalls mit der Veränderung der Oberherrschaft in Zusammenhang stand. Auf all diese Erscheinungen konnten die leitenden Kreise der Nachfolgerstaaten logische Erklärungen geben, die sich grundlegend auf zwei Thesen gründeten. Auf das Prinzip des sogenannten Zuteilwerdens der geschichtlichen Gerechtigkeit, das heißt, dass die alte ungerechte Ordnung abgeschafft werden musste, also die Alleinherrschaft der ungarischen Beamten, die ungarische Mehrheit in den Städten, das überdimensionierte ungarische Schulnetz und so weiter. Ob zwar auch eine derartige rumänische Meinung zum Beispiel gab, dass nicht die Klausenburger ungarische Universität abgeschafft werden, sondern neben sie eine neue rumänische Universität errichtet werden sollte, die Politik ging bekanntlich in andere Richtung. Die andere These gründete sich auf das Prinzip der allgemeinen Demokratisierung. Es handelt sich hier vor allem um die osteuropäischen Bodenreformen. Diese Bodenreformen betrafen jedoch infolge der ererbten Grundbesitzstruktur, das muss man betonen, ererbten Grundbesitzstruktur, im Karpatenbecken vor allem die Ungarn, die Magyaren, den Groß- und den Mittelgrundbesitz und den kirchlichen Besitz, welcher letztere vorwiegend kulturellen Zwecken diente. Diese Reform bildete gleichzeitig einen Teil der auszubauen beabsichtigten nationalen Wirtschaftspolitik, über die vor dem Ersten Weltkrieg nur in einem sehr bescheidenen Maße die Rede sein konnte. Angesichts der Tatsache, dass die Hegemonie der wirtschaftlichen Liberalismus von 1848 bis 1914 im Großen und Ganzen ungebrochen blieb. obendrein entdeckten die Minderheiten bei dieser Bodenreform schon natürlich sehr schnell, dass man zum Beispiel in Rumänien gegenüber der Grundbesitzern des alten Königreiches, also des sogenannten rumänischen Regats, günstiger vorgegangen war als in den transsilvanischen Gebieten gegenüber den ungarischen Grundbesitzern. Ein Problem ähnlichen Gewichts hatte es vor 1914 bekanntlich nicht gegeben. Die Leibeigenenbefreiung der Jahre 1948-53 bedeutete trotz jeder teilweisen Ungerechtigkeit in der Entwicklung der Nationalitäten ein großes nach vorne treten. Am Anfang des 20. Jahrhunderts aber nahm der Grundbesitzbestand des nicht-ungarischen Bauerntums langsam aber zu. Nicht allzu sehr fachgemäß formulierend könnten wir auch jenes sagen, dass der Ausfall von demokratisierenden Reformen in einem von vielen Nationalitäten bewohnten Staate nationale Spannungen verursacht. Jedoch auch die Einführung der Reformen kann die nationalen Spannungen steigern. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Nationalitätenfrage grundlegend die innere Angelegenheit der Staaten gewesen. Es ist zwar wahr, es wurde gestern erwähnt, dass seit dem 17. Jahrhundert die religiösen Minderheiten schützende zwischenstaatliche Garantieabkommen erscheinen dann gab es eine Art Minderheitenschutzsystem nach den 50er Jahren, aber vor allem für Balkan. Und man weiß, dass auch dort ohne viel Wirksamkeit hatte. In der Habsburger Monarchie bildete diese Frage formell eine innere Angelegenheit. In der Wirklichkeit jedoch existierten auch die Kanäle des äußeren Eingreifens. Bismarck zum Beispiel hatte den Gedanken der Unterstützung der ungarländischen deutschen Minderheit wiederholt abgelehnt. 1879, 83. Und dies hat er auch in einer inneren schriftlichen Anweisung festgesetzt. Die Deutschen haben jedoch seit der Jahrhundertwende aus außenpolitischen Gründen mehrmals eben im Interesse der siebenbürgischen, der transsilvanischen Rumänen ihr Wort eingelegt. Der rumänische Staat oder Serbien haben von Zeit zu Zeit auf diplomatischen Kanälen ebenfalls interveniert, allerdings nicht mit viel Erfolg. Mit der Pariser Verträgen bzw. mit der Errichtung des Völkerbundes wird der frühere, sich auf den Balkan beziehende Schutz, wie das gestern erwähnt wurde, auf die neuen oder sich umgestalteten Staaten von Osteuropa ausgebreitet. Einerseits die inneren nationalen Spannungen dieser Staaten, andererseits jene Regelung, dass die internationale Minderheitenschutz Schutzverpflichtung sich nur auf einen Teil der Staaten bezog, dass also eine offene Diskriminierung geschah, haben schon im Großen und Ganzen jenes entschieden, dass dieser Schutz nicht wirksam sein werde. Also hier sehe ich ein bisschen anders als Professor Ermacora oder mein Kollege Sarko. Die internationalen Abkommen bildeten sogar nicht einmal dem tschechoslowakischen Verwaltungsgerichtshof zufolge 1921 eine grundlegende Rechtsquelle. Für den Bürger des Staates ist allein das innere staatliche Gesetz maßgebend. Abgesehen von dem tschechoslowakischen Sprachgesetz gelingten die deklarativen Äußerungen der internationalen Verträge nirgendwo bis 1930 zur Kodifizierung zu einem Staatsgesetz und auf diese Weise sind sie auch nicht zur Geltung bringbaren Rechten geworden. Und obwohl es überall sich auf die Minderheiten beziehende gesetzliche Verfügungen gab, also das betone ich, das gab es, gesetzliche Verfügungen, diese haben nicht jenes erschöpft, was die Friedenskonferenz unter Minderheitenrechtsschutz verstand, Letzten Endes gab es kein ausgearbeitetes positives gesetzliches Minderheitenrecht in der Nachfolgestaaten. Gestern hat Professor Ermacora erwähnt, dass also Clemenceau schrieb noch in 1919 im Namen der Friedenskonferenz dem Präsidenten der Polnischen Republik Paderewski, dass das alte Garantiesystem der Großmächte sich nicht bewährt hat und dass es nötig sei, die Minderheitendiskussionen aus der Atmosphäre der Politik herausgehoben werden und vor ein unabhängiges Gericht geraten mögen. Wir wissen, dass es nicht zu einer internationalen Gerichtsbarkeit kam. Der Völkerbund hätte sein eigenes Fortbestehen gefährdet, falls er sich zu sehr in die Minderheitenangelegenheiten verwickelt hätte. Ich zitiere jetzt, es ist kein Ziel, dass er, also Völkerbund, eine zwischen zwei streitenden Parteien entstandene Auseinandersetzung entscheiden möge, Zitat Ende, sagt der Bericht der berühmten Adachi-Komitees aus dem Jahre 1929. Die Minderheiten konnten also nicht zu Rechtssubjekten werden. Das neue System unterscheidet sich meiner Meinung nach dem Wesen nach rechtlich nicht vom Garantiesystem des Berliner Kongresses. Das tschechoslowakische Sprachgesetz, die Tätigkeit des Prager Verwaltungsgerichtshofes zeigen jedoch an, dass es auch innerhalb eines gegebenen Staates ernste Möglichkeiten gibt zur Verteidigung der Minderheitenrechte. Auch sogar aus der Tätigkeit des rumänischen Kassationsgerichtshofes gibt es Beispiele zur unvoreingenommenen Erledigung der die Interessen der von Minderheiten betreffenden Angelegenheiten. Dort gab es wegen der Undurchführbarkeit des Urteils Beschwerden. Im Herbst des Jahres 1927 erwähnte ein rumänischer Abgeordneter im Parlament in Bukarest, dass jene Ansicht sich verstärkt, die die innere staatliche Bereinigung der Rechtsverhältnisse der Minderheiten für mehr vorteilhaft hält als die internationalen Verträge. Die sächsischen Abgeordneten ließen ihre Zwischenrufe laut werden, wir auch, wir auch. Wir sehen also, dass die Bestrebung in Richtung der inneren rechtlichen Regelung der Minderheitenfrage und damit in Richtung ihrer endgültigen. Dennoch, denke ich, ist jener Standpunkt annehmbar, welchen zufolge im Vorgang der Festigung der neuen Staaten der Völkerbund hinsichtlich der Lage der Minderheiten eine große Bedeutung gehabt hat. In konkreten Fällen ist zwar jene zeitgenössische Beschwerde mehr oder wenig oder vielleicht völlig berechtigt, dass der Völkerbund nichts gelöst hatte. Die andere Seite des Problems ist jedoch sehr wichtig, nämlich jene, dass er die Regierungen der interessierten Länder zum Taktieren zeitweise zu einem vorsichtigeren Vorgehen zwang und dadurch jenes Verhalten hinderte, dass die Staatsgewalt ihr volles Gewicht im Dienste der nationalistischen Politik zur Geltung bringen möge. Wir können hinzufügen, vor 1914 wurde auch der ungarische Staat durch die internationalen Umstände in der Einführung einer übermäßig nationalistischen Minderheitenpolitik eingeschränkt. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zum Schluss. War die Lage der Minderheiten vor 1914 oder nach 1918 besser gewesen? Ich selber denke, dass sie vor 1914 besser gewesen war. Die nationale Minderheiten waren aber immer unterdrückt und sind meist auch heute unterdrückt. Der Unterschied sehe ich ungefähr so, Es gab vor 1914 eine konservative, veraltete Struktur. Man versuchte vor allem, die Entwicklung der Nationalitäten zu bremsen und dann die Staatsnation zu favorisieren. Nach 1919 geht es eher um Zurückdrängung auf niedrigerem Niveau. Zweitens, nach 1945 geht es um Auflösung als Nation, geht es um Transformieren von Nation in einer ethnischen Minderheit, reduzieren in folkloristischen Kuriosität. Also besser oder nicht besser. Eine derartige vergleichende Bewertung kann jedoch nicht durchgeführt werden. Weil auch die während des Ersten Weltkrieges vorhandene Periode nicht von der Analyse ausgelassen werden darf, gleichzeitig ist es jedoch sehr schwer, eine Friedensperiode mit dem Kriege zu vergleichen. Andererseits haben sich die geschichtlichen Umstände auf der Spur des Krieges in solchem Maße verändert, sind die Unterschiede derart groß geworden, dass diese einer fachgemäßen bewertenden Vergleichung keine Möglichkeit bieten. Die Rechtsnormen können gegenübergestellt werden, doch man kann diese aus der ganzen Rechtsordnung und besonders aus der politischen Hintergrund nicht herausheben. Mit einer wissenschaftlichen Begründung können wir also jenes nicht behaupten, was wir aufgrund von subjektiven Eindrücken sagen, wenn wir auch in der Kenntnis von noch so sehr vielen Informationen uns immerfort äußern. Wir können jedoch die Untersuchung jenes Umstandes nicht umgehen, weshalb, warum über dieses kollektive Werturteil Generationen hindurch eine jähzornige Diskussion im Gange war und heute noch so oft im Gange ist. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Ihnen vor allem für die breite historische Perspektive Ihres Referates dankbar. Wir sind in die Zeit der Monarchie zurückgelandet und haben die historischen Wurzeln unseres Problems analysiert. Ich möchte nur ganz kurz hinzufügen, Sie haben natürlich in Ihrem Bericht die wichtigsten Volksgruppen des ungarischen Teiles der Monarchie erwähnt. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass auch Italiener im damaligen Ungarn gelebt haben und dass aus diesem fruchtbaren Kulturdialog hervorragende Persönlichkeiten unserer Kultur stammen, so wie zum Beispiel Enrico Buric, Paolo Sant'Arcangelo, Leo Valiani, Ladislao Mitne, der große italienische Germanist. Es handelt sich um ein zum Teil schon verschwunden und zum Teil leider zu verschwinden Generation, die aber eine große Rolle in den Kulturbeziehungen zwischen unseren beiden Ländern gespielt hat.